Good morning and already we are back. Guten Morgen, wir sind schon wieder da. Look what Paul talks about the love of Jesus and roots. Schau mal, was Paulus über die Liebe Jesus und Wurzeln sagt. Ephesians chapter 3 verse 17. In Epheser 3, 17. This was an incredible encounter I had with the Lord about 15 years ago. Und das war von einem unglaublichen Erlebnis mit dem Herrn, das ich vor ungefähr 15 Jahren hatte. Night after night after night. Wo er mich jede Nacht geweckt hat, immer wieder. Anyhow, and then he began to speak to me about this scripture and asked me to really meditate. Und dann hat er begonnen, mit mir über diese Schriftstelle zu reden und mir zu sagen, dass ich darüber meditieren soll. Schau mal, was da geschrieben steht. That Christ might dwell in your hearts, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. So through faith that you being rooted and grounded in love. Und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Isn't that incredible that the Bible says we should be rooted and grounded in love? Ist das nicht unglaublich, dass die Bibel sagt, wir sollen in Liebe gewurzelt und gegründet sein? See, there are two different words. One is rooted and one is grounded. Das sind zwei verschiedene Wörter. Eines ist gewurzelt und eines ist gegründet. The Greek word for root, it simply means that you strengthen your roots or you make them firm. Das griechische Wort für gewurzelt bedeutet, dass du deine Wurzeln stärkst oder sie fest machst. And the word grounded, it means to have a firm foundation. Und das Wort gegründet bedeutet, eine feste Grundlage zu haben. So look what Paul is telling us. Und schau, was Paulus uns sagt. He's telling us the secret of having our roots in the love of Jesus Christ for us. Er erklärt uns das Geheimnis, seine Wurzeln in der Liebe Jesus Christi für uns zu haben. How do we know that when he says rooted and grounded in love, that that's what he means? Und wie wissen wir, dass wenn er sagt verwurzelt und gegründet in Liebe, dass das ist, was people er meint? Said, well, it just means that we are rooted and grounded in loving God and loving people. Denn einige Menschen sagen, das bedeutet einfach gewurzelt und gegründet darin zu sein, dass wir Gott und Menschen lieben. I don't believe so. Aber das glaube ich nicht. Look at the context. Denn schau den Kontext an. He says that you may be able to comprehend with all of the saints what is the width, the length, the depth and the height. Er sagt, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. And now look at this. Und dann schaut ihr das an. To know the love of Christ, which passes knowledge. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. The word for know is to experience. Zu erkennen bedeutet erleben. So Paul is saying this. Also Paulus sagt Folgendes. You have to put your roots so deep in how much Jesus loves you. Du musst deine Wurzeln so tief in die Tatsache verwurzeln, dass Jesus dich so sehr liebt. That you will experience his love. Dass du seine Liebe erleben wirst. Once you experience how much Jesus loves you, sobald du erlebst, wie Jesus dich liebt, what's going to be the fruit? Welche Frucht wird dann hervorkommen? Extraordinary, inexpressible joy. Außergewöhnliche und unaussprechliche Freude. You see, Peter talks about the joy that's inexpressible and full of glory. Und Peter spricht über Freude, die unaussprechlich und voller Herrlichkeit ist. Paul says the gospel, the incredible gospel, the glorious gospel of the happy God. Paulus spricht vom herrlichen Evangelium des glücklichen Gottes. So if you understand how much and how deeply Jesus loves you. Also wenn du verstehst, wie sehr und wie tief Jesus dich liebt. That's where you put your roots in. Dann musst du dich darin vollkommen verwurzeln. That means you meditate on how much he loves you. Das heißt, du meditierst darüber, wie sehr er dich liebt. That means you in your heart you constantly keep memorizing and focusing and repeating that you are loved by Jesus Christ. Das heißt, dass du es dir ständig in deinem Herzen einprägst, dich darauf fokussierst und andauernd wiederholst, dass du von Jesus Christus geliebt bist. Until this becomes an experience. Und bis du es erlebst. You will have a fruit of inexpressible joy. Und dann wirst du eine unaussprechliche Freude ernten. Wow, I messed up and Jesus still loves me. Wow, ich habe es verbockt und Jesus liebt mich immer noch. I was a sinner and Jesus already laid down his life for me. Ich war ein Sünder und Jesus hat sein Leben für mich gegeben. I am convinced that nothing can separate me from the love of God that is in Christ Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass nichts mich von der Liebe Gottes trennen kann, die in Jesus Christus ist. Fortunately, a lot of people, they put their roots into how much they love God. Aber leider verwurzeln sich viele Menschen darin, wie sehr sie Gott lieben. But here is the problem. Aber da ist das Problem. That it doesn't matter how much you can love God. Es hängt nicht davon ab, wie sehr du Gott lieben kannst. You can never truly love him unless you first get love from him. Du kannst ihn niemals wirklich lieben, wenn du nicht vorher von ihm geliebt werden kannst. Also was passiert? You're trying to give God something that you actually don't even have. Du versuchst Gott etwas zu geben, das du nicht einmal hast. You're trying to give God your own little pitiful love that he doesn't even want. Du versuchst Gott deine eigene kleine bemitleidenswerte Liebe zu geben, die er nicht mal haben will. He wants perfect love. Er möchte perfekte Liebe. And the perfect love only comes from him. Und diese perfekte Liebe kommt nur von ihm. So don't put your roots in how much you love him. Put your roots into how much you are loved by Jesus. Also wurzel dich nicht darin, wie sehr du ihn liebst, sondern wie sehr du von Jesus geliebt wirst. What's gonna happen? Und was geschieht dann? You're gonna grow the fruit of joy. Dann wirst du die Frucht der Freude ernten. It's very, very interesting. Es ist sehr, sehr interessant. The Bible actually connects love and joy several times. Die Bibel verbindet Liebe und Freude einige Male. And once we understand that it's a love of Jesus for us that brings incredible joy. Und sobald wir verstehen, dass es die Liebe Jesu für uns ist, die diese unglaubliche Freude bringt, that's where we will put our roots. Dann werden wir uns darin verwurzeln. Look, the Bible doesn't say there are 9 fruits of the Spirit. Und schau, die Bibel sagt nicht, dass es 9 Früchte des Geistes gibt. The Bible says the fruit of the Spirit singular. Denn die Bibel sagt die Frucht des Geistes in der Einzahl. It's love. Ist Liebe. And then it has 8 different expressions apart from love. Und dann gibt es 8 verschiedene Ausdrucksformen neben der Liebe. What is the very first expression of the fruit of the Spirit, which is love? Was ist die allererste Ausdrucksform der Frucht des Geistes, die Liebe ist? Joy. Freude. You see? Siehst du? You're rooted in love. Joy is the first fruit. Wenn du in der Liebe gewurzelt bist, dann ist die erste Frucht davon Freude. Put your root in the love, how much he loves you, and the first fruit that will grow is joy. Lege deine Wurzeln die Liebe und wie sehr er dich liebt, dann wird als erste Frucht davon sein, Freude zu bekommen. Tomorrow we talk a little bit more. Morgen machen wir wieder weiter. See ya. Bis morgen.